jeden Vers, den ich schreibe, schreibe ich mit meinem Blut. Der Klügere gibt nach, doch ich bin scheinbar nicht so klug. Egal was es mit meiner Seele tut, wie Segen oder Fluch, bleibt es nur bei dem Versuch, einen Ausdruck zu finden für die Wut, die mich umgibt. Ich bin mir selbst mein eigenen Strick, denn entkommen kann ich nicht aus der Finsternis, die mein Herz verschlägt. Und alles, was nach außen dringt, ist ein Schrei meiner selbst. In einer dunklen Welt bin ich groß geworden, doch die Seele ist gestorben. Fühl mich frei nur durch das Morden, das verborgen in den Zeilen. Seit da sein fristet die Wut gegen mich gerichtet, sind meine Hände voller Blut. Ich frag mich selbst, warum ich das tu. Vielleicht gibt es keine Antwort auf alle meine Fragen. Diese Gedanken, die mich plagen, Gedanken von besseren Tagen, wo die Zeiten nicht so waren und wir alle Spaß haben. So unbeschwert, ich wünschte, dass es wieder so wäre. Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt. Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt. Mein innerer Instinkt, der mich zu dem Entschluss bringt, die Dinge so hinzunehmen, wie sie nun halt einmal sind. Das Flüstern in dem Wind erzählt eine Geschichte, die mich zum Nachdenken stimmt. Das, was ich Leben schimpf, ist eine Illusion, beeinflusst von Dopaminen auf schiefen Bahnen liegen Umlaufbahnen von Planeten, die durch diesen Kosmos fliegen. Und so wie diese Fliegen über Leichname kriechen, ist Vergänglichkeit ein Element, das beständig bleibt. Doch auch wenn du so meinst, du hättest endlose Zeit, ist Zeit eine Endlosschleife, die nur kurz verweilt, schwerelos, und es treibt dir die Tränen in die Augen. Glücklichkeit nur zum Schein, innerlich bist du am Schrein. Denn schwer wie Tonnenstein wiegt diese Last, zu wissen, wie wenig Zeit du wirklich hast. Mit allerletzter Kraft ist es ein Moment, den du packst und den du für dich unendlich machst. Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt. Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt. Vermächtnis eine Saga. Sag mir, wer bringt dir das Drama? Und red zu deiner Mama, die dir nicht helfen kann. Längst vorbei ist der Traum vom wunderschönen Leben. Und egal wie viel sie geben, die anderen nur am Nehmen. Auch wenn sie es nicht zugeben, sich daraus zu reden, sind eben jene Dinge, die all das bestätigen. Ich muss mich allen Menschen ein für alle Mal entledigen und dieses Predigen von Wasser doch das Wein trinken hat mich dazu geführt, dass ich kein Mitleid mehr spür. Und ich führe meine Klinge immer mit bei mir, denn ich bin ständig bereit, dafür alles zu geben und alles zu nehmen, was sich mir entgegenstellt. Ich verfluche diese Welt bis zum letzten Atemzug. Hör auf zu suchen, bevor du findest, wonach du suchst. Der Spiegel meiner Wut ist der Vorhang, der sich lüftet, wenn man Böses statt Gutes tut. Ist es vollbracht? Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt. Es bleibt mein Mittel zum Zweck. In die Ecke gedrängt, nehm ich dir deine Freiheit weg. Du hilfloses Insekt, wirst von mir einfach zerquetscht. Diese Schmerzen, sie sind echt, wenn du sie für mich zulässt.